Als nur es noch Mauern aus Schatten trug und der Rhein an die Häuser schlug. In Jahren voll Pest und Kriegsgeschrei, da rief man Gott um Beistand an. Man goss aus Erz und frommem Wort eine Glocke für den letzten Hort. Ihr Klang so tief, so schwer, so rein, sie sollte Schutz und Warnung sein. Geweiht mit Wasser, Schrift im Leib, die um Bewahrung flehen schreibt. Man sagte, wenn ihr Ruf erklingt, dass selbst der Tod im Boden sinkt. Doch jenseits lag des Gießers Haus, drum fuhr man sie zum Strom hinaus. Der Herbst war kalt, der Rhein stand voll, der Nebel schwieg ein böses Groll. Kein Zeichen hielt sie auf im Lauf, die Angst war größer als der Zweifel drauf. Hörst du das Läuten aus der Flut, tief und kalt und ohne Wut? Was der Rhein einmal genommen, wirst du nie zurückbekommen. Wende ab des Blickes Schein, bleib nicht stehen bei Sturm und Nacht, denn die Glocke unterm Neusser Rhein hält noch immer Totenwacht. Hin, wo Strömung zieht, fertigt sich Nebel grau und blind. Der Wind erhob sein raues Wort, der Rhein begann zu grollen dort. Ein Tau zerriss, das Schiff schlug quer, Gebet und Fluch, nichts galt mehr. Aus Angst und Schmerz. Ein Laut verdunk wie Eisen schrie, als sie dem Licht entglitt im Knie. Der Rhein verschlang sie kalt und weit, als ward er schon seit langer Zeit. Ein Strudel riss am Schiffskörper. Kein Haken fand sie, welch Verdruss. Nun ruht sie tief im kalten Fluss. Auf ewig wird ihr Grab dies sein. Doch Schicksalsweg kennt Gott allein. Hörst du das Läuten aus der Flut, tief und kalt und ohne Wut? Was der Seitdem ist dieser Strom nicht gleich, sein Wasser dunkel, schwer und reich. Netze reißen, Schiffe fliehen, wenn Schatten durch die Strömung ziehen. Die Wächter hören bei Sturmgebraus, kein Läuten aus der Stadt hinaus, sondern einen Ruf aus tiefem Grund, langsam fern und doch so nah. Man sagt, sie läutet für die Seen, die nie mehr festen Boden wehen. Man sagt, sie sei dem Fluss geweiht, als Opfer in der dunklen Zeit. Und wer bei Nacht am Ufer steht, spürt, wie etwas an ihm zieht, als rief ein Ton aus der Tiefe, komm, vergiss das Licht. Hörst du das Läuten aus der Flut, unter Welt und unter Zeit? Folge nicht dem dunklen Ruf, der aus schwarzem Wasser steigt. Geh nach Haus, bevor er klingt, wenn der Sturm den Himmel bebricht. Denn die Glocke tief im Rhein schweigt nicht und sie vergisst dich nicht. Und wenn der Regen niedergeht und der Rhein im Dunkel steht, dann trägt der Strom bei Neuss im Grund noch immer diesen Die Glocke liegt und läutet.